Denn Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Stimme Seouls vom 14. Oktober zufolge protestierte der südkoreanische Maßnahmerat für die Soldatendienenden Frage in einer Erklärung gegen die unterwürfige Handlung der südkoreanischen Regierung, die die Opfer der Sexualsklaverei der japanischen Armee verleumdet. Und auf Internet-Homepages erschienen viele Beiträge, die das südkoreanische Regime kritisieren, dass es ungeachtet der Forderung der Opfer und der Bürger- und Gesellschaftsorganisationen nach der Entschuldigung und Entschädigung für die Sexualsklaverei der japanischen Armee für die zwangsweise Erfüllung der unterwürfigen Vereinbarung einsetzt.